Nennen wir ihn Ernst. Einen Mann, dem Krieg und Kriegserinnerung ein solcher Greuel waren, dass er sich zu der Behauptung verstieg, er hätte jene Jahre aus seinem Leben gestrichen. Kürzlich sah Ernst sich aufgefordert zuzugeben, dass er jene Jahre doch nicht ganz aus seinem Gedächtnis verloren hatte. Es geschah in einem Büro, in das man ihn, den Schriftsteller, gerufen hatte, um einen Industrieauftrag mit ihm zu besprechen. Richard, sein Freund, der einen Wirtschaftsverlag leitete, saß hinter seinem Schreibtisch. Ernst vor ihm, man war sich einig. In diesem Augenblick trat die Sekretärin ein. Es wird unerfindlich bleiben, ob auf einen geheimen Knopfdruck Richards oder aus eigenem Entschluss. Ja, was ist? Der Fragebogen. Ach, der Fragebogen, ja, ja. Ja, ich werde ihn ausfüllen, Sie brauchen nicht zu warten. Wann, wo und wie schon mal in der UdSSR gewesen? Soll man jetzt noch wissen, Zumutung, dass... Ein Fragebogen? So lange nach dem Krieg, wofür? Für ein Einreisevisum in die UdSSR. Sie reisen? Ja, in die Sowjetunion, durch die Sowjetunion, wie Sie wollen. Privat? Natürlich, ohne Auftrag, völlig unabhängig. Auf eigene Kosten? Die erste Vorbedingung der Unabhängigkeit. Ja, und wie? Im Wagen. Und welche Route? Leningrad, Moskau, Jalta. Ernst hörte die Namen und war einen Augenblick wie betäubt. Die Namen traten aus der Ferne auf ihn zu, als hätten sie magische Gewalt. Wie lange war es her? Fast 2 Jahrzehnte lag jener 22. Juni zurück, an dem er morgens 3.30 Uhr am Bug als Soldat dieses Land zum ersten Mal gesehen hatte. Im Frühnebel. Die hölzernen Wachtürme eines unermesslichen Reiches. Ein Krähenschwarm schwirrte über sie hin, kreuzte ahnungslos die schilfigen Ufer, flog wieder nach Russland hinein. Dann brach die Hölle los, aus den Rohren unzähliger Geschütze. 2 Jahrzehnte waren seitdem vergangen. Nordabschnitt, Mittelabschnitt, Südabschnitt. Bezeichnungen, die das Gehirn eines Generalstäblers erfunden hatte. Und noch immer wusste sein Unterbewusstsein, sie herzusagen. Es ärgerte ihn. Aber er ließ sich nichts anmerken. Ganz hübsche Strecke. Streng überwacht, natürlich. Sie haben sich verpflichten müssen, sie einzuhalten? Reine Formsache, damit ich das Visum bekomme. Sonst keine Verpflichtung? Ja, natürlich muss man sich schon aus zeitlichen Gründen gewisse Beschränkungen auferlegen. Oder sich gefallen lassen. Ich werde mich nicht verplanen lassen im Land der Pläne. Man hat mir da gewisse Zusagen gemacht. Wie reisen Sie ein? Über die skandinavischen Staaten. Und wie aus? Über Rumänien, wenn wir das Visum bekommen. Dann fahren Sie auch über Kiew? Ja, da ist ein tschechisches Konsulat. Klappt aus irgendeinem Grund die Ausreise über Rumänien, Jugoslawien nicht, dann fahren wir durch die Tschechoslowakei. Wir? Ja, Dr. Weber fährt mit. Sie kennen ihn, mein Wirtschaftsberater. Übrigens suchen wir noch einen dritten Mann. Wie wär's denn mit Ihnen? Ein Organisationsgenie, dieser Richard, dachte Ernst amüsiert. Wenn es nicht grundsätzliche Einwände gäbe, es musste eine Lust sein, sich ihm anzuvertrauen. Grundsätzliche Einwände. Seit wann bin ich grundsätzlich? Dachte er. Und plötzlich sah er nicht mehr Richard, nicht mehr dessen beziehungsreiches Lächeln, das ihn hätte stutzig machen sollen, nicht mehr den aufgeräumten Schreibtisch, nicht mehr die grau-rote Wand dahinter, gegen die ein Mobile. Richard war ein moderner Mensch. Seine zarten Lichtreflexe warf. Ebene war vor seinen Augen. Scheinbare Ebene bis zum eingebildeten scheinbaren Horizont. Endlose Ebene, genau wie in jenem Land, von dem Richard gesprochen hatte und noch immer sprach. Hören Sie, Sie ein Schriftsteller, ich ein Verleger, wenn auch nur bedingter Ihre, da ich Telefonbücher produziere und so ein Fachkram für Handel und Industrie, nicht? Wir zusammen in einem Wagen, ist das nicht gut? Dazu Dr. Weber, ein Mann, der unbedingt zu uns passt, außerdem leidenschaftlicher Fotograf. Überlegen Sie nicht lange. Hier, nehmen Sie den Fragebogen. Wann, wo, wie, na, also Sie wissen schon, nicht? Mit 6 Passbildern schnellstens an meine Sekretärin zurück. Und Ihren Pass für das Visum. In 3 Wochen etwa geht's los, rechne ich. Bis dahin ist mein neuer Wagen gerade eingefahren. Zu Hause eröffnete Ernst seiner Frau, dass er sich entschlossen habe, in die UdSSR zu reisen. An so plötzliche Entschlüsse ihres Mannes gewöhnt, sagte sie: So, nach Russland. Da bist du ja lange nicht gewesen. Findest du das auch? Dann ist ja alles in Ordnung. Am nächsten Tag war eine mehrseitige Liste unter seiner Post. Sie zählte eine Reihe von Gegenständen auf, die nach den Erfahrungen eines Mannes, der erst vor kurzem die UdSSR bereist hatte, unentbehrlich seien. So behauptete der handschriftliche Vermerk Richards auf Seite 1. Ernst las: derbe Schuhe für Werksbesichtigungen. Und da er Schriftsteller war und über etwas Fantasie verfügte, sah er sich sogleich durch Fabrikhallen stapfen. Fabrikhallen, die sich in nichts unterschieden von den unzähligen, die es in Deutschland gab und durch die er gegangen war. Und jener Unbekannte tauchte vor ihm auf, der nicht gerüstet für das plötzlich an ihn gestellte Ansinnen pausenlos bald ein Traktorenwerk, bald eine Fabrik für Fräsmaschinen, bald ein Automobilwerk, bald ein Stahlwerk durchwanderte, auf dünnen Ledersohlen spitzschnabeliger italienischer Schuhe, durch endlose Gewölbe aus Glas und Beton trippelte, von Werkbank zu Werkbank, an düsteren Akkumulatoren vorbei, über Schienenanlagen stolpernd, verzwickte Eisengitterkonstruktionen bewundernd. Erschöpft, zum Umfallen müde, so starrte der Arme mit grauem Gesicht gleichgültig in den Produktionsablauf irgendeines Plans. Des so und so vielten, in Regierungserklärungen mit religiösem Eifer proklamierten, gewaltigen nächsten 5-Jahresplanes. Er begriff nichts mehr. Zahlen verschwammen ihm zu unenträtselbaren Hieroglyphen. Derbe Schuhe, sein einziger Gedanke. Hätte ich nur derbe Schuhe anstelle dieser Zangen an den Füßen. Ernst las weiter: altes Sakko, alte Hose mitnehmen. Der Unbekannte hatte natürlich an nichts dergleichen gedacht. Womöglich war er genötigt gewesen, im schwarzen Anzug mit weißem gestärktem Oberhemd über Öllachen und schmutzige Asbestböden zu steigen, um endlich im Hotel angekommen, verschwitzt und begierig sich zu reinigen, entdecken zu müssen, dass kein Stöpsel im Waschbecken vorhanden war. Denn worauf deutete die nächste Zeile? Gummiplättchen für Waschbecken. Sehr wichtig. Sehr wichtig? Wahrhaftig, dachte Ernst, dieser Mensch muss als ebenso großer Pechvogel wie Pessimist durch Russland gereist sein. Gummiplättchen für Waschbecken. Na, das gab es doch gar nicht. Die Liste war wertlos. Wertlos? Ernst las weiter. Desinfektionsmittel gegen Mücken, Stechfliegen und dergleichen mitnehmen. Allerdings die gibt es, dachte Ernst. So wertlos war also die Liste wieder nicht. Und sofort war er wieder in der freien Landschaft, sah die unendliche Ebene, die Ufer des Dnjepr, der Beresina, des Bug stiegen vor ihm auf, der Ilmensee, die Birkenwälder längs der Rollbahn. Schon wieder so ein Wort aus der Kriegszeit. Und Myriaden von Mücken summten. Aber was würde es ausmachen? Sinkewanderer verdient in den Schatten der Zypressen am Schwarzen Meer, nur ein leichtes Tippen auf die Druckflasche, zischend entströmt das unvergleichliche, unentbehrliche Mückenvertilgungsmittel der westdeutschen chemischen Industrie. Besorgen. Entschlossen nahm Ernst den Bleistift und kreuzte die Zeile an. Auch hinter die nächste machte er ein Kreuz. Kleine Werbegeschenke, Feuerzeuge, Zigarrenabschneider, Taschenmesser, Büchsenöffner, Nähnadeln, Kugelschreiber, Nylonstrümpfe nicht vergessen. Seine Fantasie schwang sich auf, um zu ergänzen: Glasperlen, Murmeln, Amulette, Stammbuchbilder, Similisteine. Hatte der Unbekannte eine Expedition in das Stromgebiet des Amazonas hinter sich, wo er gegen solchen Tand kleine Goldkörner eingetauscht oder bei kannibalischen Stämmen sich von der Gefahr freigekauft hatte, aufgefressen zu werden? Nein. Über dieser Liste stand eindeutig was der Reisende in die UdSSR mitnehmen sollte. Also gut. Feuerzeuge, Büchsenöffner, Nylonstrümpfe. Nicht vergessen. Hier, Greta, besorge mir doch bitte diese Sachen und denke auch an das Gummiplättchen. Ein Gummiplättchen? Na ja, so ein Plättchen, das man ins Waschbecken legen kann, damit das Wasser nicht abläuft. Beschreib es mir doch bitte genau, damit ich nichts Falsches mitbringe. Aber kannst du dir nicht ein Gummiplättchen vorstellen? Na schön. Und in welcher Farbe? In jeder Farbe. Vorausgesetzt, das Plättchen saugt sich an Emaille an. Oder an dem Zeug, woraus in Russland Waschbecken gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich werde mich umsehen. Ja, dann bring gleich drei mit, wenn du was findest. Hm? Für die anderen, die denken sicher nicht daran. Und wenn sie daran gedacht haben, dann haben sie es bestimmt nicht bekommen. Nicht jeder ist so findig wie du. Am Abend lagen drei rote Gummiplättchen auf seinem Schreibtisch. Er nahm sie und legte sie in den leeren Koffer. 10 Tage später erwachte Ernst in Lappeenranta in Finnland in einem halbwegs guten Hotelbett und dachte daran, dass er in etwa 2 Stunden die Grenze der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken überschreiten würde. Aber er dachte nicht mehr ganz sorglos daran. Die vergangenen Tage hatten ihm keine Zeit zur Besinnung gelassen. Die Durchquerung Deutschlands von München nach Norden an die Großenbroder Fähre, die Überfahrt nach Gezer, Kopenhagen, Stockholm, eine Mitsommernacht auf der Weißenberger Jarl, Turku in Finnland, 3 Tage Helsinki und endlich die Fahrt durch das mittlere Finnland über die Seenplatte des Saimasees hatten Russland nicht näher, sondern immer weiter von ihm fortgerückt. Hinter Imatra, wo sich die Wasser aus dem Saimasee in einen schmalen Kanyon drängen, sie wälzen sich von dort nach Südosten in den Ladogasee, hatte er zum ersten Mal wieder an Russland gedacht. Es war nur noch ein Katzensprung von hier zur sowjetischen Grenze. Und ein banges Gefühl saß ihm in der Kehle. Aus dem Tagebuch von Ernst. Mein Blick fällt durchs Fenster, vor dem zum ersten Mal auf unserer Reise ein grauer, wolkenverhängter Tag steht. Fällt auf einen gelben Farbfleck am regenglänzenden Gebäude gegenüber. Es ist ein Briefkasten. Der letzte Briefkasten der sogenannten freien Welt, von dem Post zum letzten Mal unzensiert abgeht. Ich greife nach meiner Brieftasche, schlage die Zollbestimmungen für die Einreise auf und lese: Verboten ist, in die UdSSR mitzunehmen, Druckmaterial irgendwelcher Art, Karten, Manuskripte. Obwohl ich weiß, dass man Zollbestimmungen sehr genau zu Hause, nie aber vor der Grenze noch einmal lesen soll, tue ich es ausgiebig, denn der gelbe Briefkasten leuchtet noch ins Zimmer. Dann entnehme ich meiner Reisemappe alles, was sie an Gedrucktem enthält. Ein Taschenwörterbuch, ein paar Zeitungsausschnitte über Russland, eine Karte 1:500.000, die bis Sibirien reicht, ein Buch über die Geschichte des Sowjetstaates in Westdeutschland verlegt, alles Dinge, die ich unbedingt mitnehmen wollte und zu Hause sorgsam auf ihre Objektivität hin ausgewählt habe. Lege sämtliche bisher gemachten Notizen dazu, stecke das alles, nur das Taschenwörterbuch behalte ich, in einen Umschlag, adressiere, frankiere ihn, schlüpfe in meinen Bademantel und laufe hinüber zum Briefkasten. Als der Brief auf dem Boden des Kastens aufschlägt, merke ich, wie das Drücken im Hals verschwindet. Ich habe jetzt nur weißes, unbeschriebenes Papier in meiner Tasche. Und so weiß und unbeschrieben fühle ich mich selbst, als ich den Wagen mit Richard und Weber von der Hauptstraße auf jenen Waldweg lenke, der auf den einzigen Grenzübergang Südkareliens nach Russland führt. Je einsilbiger diese Zone des Schweigens wird, desto einsilbiger werden wir drei. Und Ernst blickte nach rechts zu Richard hinüber. Richard? 38, 39 Jahre alt, energisches Gesicht, kurzer amerikanischer Haarschnitt, kerzengerader Rücken, der ihn regelrecht daran hinderte, sich zurückzulehnen und es sich bequem zu machen, aufrecht, gespannt wie eine Feder, so saß er neben Ernst und beobachtete die Straße. Und Ernst blickte in den Rückspiegel. Dort sah er das gemütliche, leicht gerötete Gesicht von Dr. Weber. Nervös hantierte er auf dem Hintersitz mit seinen Kameras, Filmen, Tele- und Weitwinkelobjektiven, entschlossen, sich kein Motiv entgehen zu lassen. Schließlich beugte sich Ernst vor und sah sich selbst im Spiegel. Vielleicht suchte er den jungen Soldaten von einst. Es war nicht mehr viel übrig von jenem Jugendbild. Ernst hatte die 40 überschritten, sein schütteres Haar deckte knapp den langen Schädel, und da er jetzt die Funktion des Fahrers ausübte, konnte er seine Erregung mit jener Anspannung überspielen, die das Autofahren manchmal verlangt. Endlich mündete der Weg in eine feste, breite Fahrstraße, in die Straße, die von Hamina direkt auf die Grenze zuführt. Der finnische Zoll, dahinter wieder Wald, rechts und links. Plötzlich sagte Weber: Da, da liegt was über dem Weg. Allerdings, der Schlagbaum. Mensch, bremsen Sie, bremsen! Aber es war gar nicht notwendig, sofort auf die Bremse zu treten. Ein Soldat von zierlicher Statur, in olivgrüner Litewka, sprang aus dem Schilderhaus, das halb hinter Büschen versteckt lag, tippte an die Barriere. Sofort schnellte der Schlagbaum hoch, leicht, schwerelos. Sie rollten hindurch, dann fiel er polternd hinter ihnen in seine alte Stellung zurück. Eindrucksvoller, trennender, mit mehr Endgültigkeit hätte keine Falle zuschnappen können. Ein Gefühl der Unabänderlichkeit ergriff von Ernst Besitz. Er hielt. Im gleichen Augenblick sah er, wie der kleine Sowjetsoldat sich vor dem Fahrersitz aufpflanzte wie ein preußischer Gardegrenadier und wuchtig die Hacken zusammenschlug. Seine Hand flog an die Sowjetstern funkelnde Mütze. Dann stieß er ein russisches Wort heraus, das sie nicht verstanden, worauf sie aber alle drei wie aus einem Munde riefen: Здравствуйте! Здравствуйте heißt auf Deutsch guten Tag und stand mit 3000 anderen Wörtern in dem Taschenwörterbuch mit Aussprachebezeichnung, das Richard gleich dreimal besorgen ließ. Jeder der drei hatte jedoch dem anderen gegenüber behauptet, er habe leider bisher noch keine Zeit gefunden, hineinzusehen. Etwas zu eifrig griffen sie alle drei nach ihren Pässen. Aber da winkte der kleine Soldat ab, machte eine zackige Kehrtwendung und verschwand in einem Holzhaus. Bald darauf hörten sie ihn erregt sprechen. Aber niemand antwortete. Ernst nahm sein Fernglas vom Sitz und hob es an die Augen. Tun Sie das Fernglas weg, Mensch. Wenn er uns für Spione hält, ändert das Fernglas auch nichts dran. Wir sind in Russland, Ernst. Sie benehmen sich steif. Ich benehme mich, wie ich mich in jedem anderen Lande auch benehmen würde. Ich bin eben neugierig. Und was sehen Sie? Er telefoniert. Er telefoniert? Mit wem? Warum? Na, warten wir ab. Wir werden es ja gleich erleben. Und Ernst schwenkte das Fernglas in den Wald hinein. Es war junger Wald. Schlanke Fichtenstämme von höchstens 10, 15 Jahren. Und ihm fiel ein, dass Viborg, die erste Stadt, die sie auf ihrer Route durch die UdSSR ansteuern würden, einmal eine finnische Stadt gewesen war. Und dieser Wald, finnischer Wald. Ihm fiel ein, weil er jenseits der Kronstädter Bucht als Soldat gelegen hatte. Er erinnerte sich. Wie eine Zange hatten die Finnen von Norden, die Deutschen von Süden und Südwesten her Leningrad umklammernd gehalten, das nur noch eine dünne Verbindungslinie zur russischen Front unterhielt. Finnland hatte, als die deutsche Front zusammengebrochen war, Frieden mit Russland geschlossen und Südkarelien abtreten müssen. Da wurde Hand an diese Wälder gelegt. Nun waren sie nachgewachsen. Ein Geräusch ließ alle aufhorchen. Es kam schnell näher. Es war ein Motorrad mit Beiwagen, das quietschend hielt. Aus dem Beiwagen sprang ein russischer Offizier. Er grüßte kurz, forderte die Pässe, suchte nach den Visa-Einträgen, nach den Fotos, verglich sie flüchtig mit ihren Gesichtern. Ungefähr mochte es ja stimmen. Reichte die Pässe zurück, stieg in den Beiwagen. Alles schweigend. Kein Wort zum kleinen Soldaten, kein Wort zum Fahrer. Stumm machte er ein Zeichen, ihm zu folgen. Nun saß Richard am Steuer. Er winkte den beiden anderen, sie sollten einsteigen, sich beeilen, winkte genau wie der Offizier. Folgsam sanken sie auf ihre Sitze, akzeptierten die Zeremonien des stummen, fremden Spiels. Und Ernst dachte, wenn es jetzt nicht der Zollstation, sondern einer Exekution entgegenginge, würde das auch nicht viel anders aussehen? Aber da wurde der Wald heller, sprang zu beiden Seiten zurück und gab den Blick auf eine wellige Ebene frei. Verstreut lagen ein paar Häuser darauf, eine Lagerhalle. Vielleicht war es auch ein Sägewerk. In der Ferne schimmerte ein weißer Kuppelbau mit Säulen. Auf dieses Gebäude, das wie ein griechischer Tempel aussah, der gerade von Touristen besichtigt wird, hielten sie zu. Ein blauer Bus mit gläsernem Dach stand vor den weißen Säulen, zwischen denen eine Reisegesellschaft summend herumstrich. Man sah dem deutschen Wagen gespannt entgegen. Englische, amerikanische Laute mischten sich mit russischen. Ein Deutscher. Ein westdeutscher Wagen mit Einzelreisenden, so konnte man aus dem Sprachengewirr schließen, kam hier offenbar, im Gegensatz zu Reisegesellschaften in Omnibussen, nicht alle Tage vorbei. Mit einem Male war alles vergessen, was in den Dreien an merkwürdigen Ahnungen, Erinnerungen und Vermutungen aufgestiegen war. Sie wären bereit gewesen, den einen Dummkopf zu nennen, der behauptet hätte, hier wäre etwas nicht normal und nicht der Notwendigkeit der Zollprozedur entsprechend. Der Offizier mit dem undurchdringlichen Gesicht, hatte er nicht immer so freundlich um sich geblickt wie jetzt? Konnten die Dolmetscher, die sich bemühten, die unvermeidlichen Formalitäten auf ein Minimum abzukürzen, an der Zollstation irgendeines westlichen Landes diensteifriger und hilfsbereiter sein? Der Zöllner, in blau und rot gekleidet, samt den zwei Soldaten, die wie zufällig hinzutraten, konnten sie mit flüchtigem Blick das Innere des Wagens und den Gepäckraum kontrollieren? In ihrem Selbstbewusstsein gefestigt, verließen unsere Reisenden den hohen, saalartigen Raum, der mit seinen durch schwere Damastdors gegen die Sonne abgeblendeten Fenstern, bald wie das Hoftheater eines Duodezfürsten, mit seinen Marmorschaltern und Sitzen aus rotem Plüsch, wie ein altmodisches Bankhaus wirkte. Sie hatten ihren Sichtvermerk im Pass und ihre gegen Dollars und D-Mark eingetauschten Rubel in der Tasche. Sie waren belehrt darüber, dass sie in allen Städten der Sowjetunion jederzeit weitere Rubel erhalten konnten, auch dort zum Touristenkurs von 2 Rubeln und 38 Kopeken für eine D-Mark oder von 10 Rubeln für einen Dollar. Sie brauchten dann nur die Quittungen, die man ihnen über den Umtausch ausstellen würde, bei der Ausreise vorzuzeigen. Und sie hatten erfahren, dass der 4. freie Platz, der nach den Bedingungen des Frankfurter Reisebüros von der Grenze ab für einen Dolmetscher zur Verfügung zu stehen hatte, nicht besetzt werden würde. Großzügig, was? Tja, wer hätte das erwartet? Was meinen Sie, Dr. Weber? Eine Frage der Ökonomie. Wohin kommt ein Reiseunternehmen, wenn es jedem Reisenden eine Begleitperson beigeben will, selbst wenn Menschen keine Rolle spielen? Aber daran können Sie sehen, der Mensch beginnt im heutigen Russland eine Rolle zu spielen. Als Arbeitskraft. Also eine parallele Entwicklung zum Westen. Ja, ich glaube, Sie irren, mindestens in diesem Punkt. Mir scheint das eine persönliche Anordnung von Herrn Lokschin zu sein. Wer ist denn Herr Lokschin? Das ist der Mann, der uns die Garantie gibt, dass wir von Intouristen nicht mit gewöhnlichen Touristen über einen Leisten geschlagen werden, sondern eine individuelle, in Moskau nach unseren besonderen Wünschen noch näher auszuarbeitende Reiseroute benutzen, dass wir Objekte sehen, die nicht jedem gezeigt werden, dass wir mit Leuten sprechen dürfen, die nicht für jeden zu sprechen sind. Herr Lokschin wird dafür sorgen, dass wir eine Studienreise machen werden, die vor uns noch niemand gemacht hat. Ihr Wort in Gottes Ohr, Richard. Wie haben Sie das fertiggebracht? Ganz einfach. Ich habe Herrn Lokschin geschrieben, was ich will. Und Herr Lokschin? Hat mir zurückgeschrieben, machen wir. Ja, was haben Sie geschrieben, was Sie wollen? Zum Beispiel Fabriken besichtigen? Ja, unter anderem. Oder auch vor allem, ja. Ja. Ich habe es geahnt. Was haben Sie gegen Fabriken? Derbe Schuhe. Eingepackt, Richard. Sie können ganz beruhigt sein. Ja, und wer ist Herr Lokschin? Der Leiter der Westdeutschen Intouristzentrale. Ja, aber dann treffen wir ihn doch gar nicht. Der sitzt in Moskau. Wo dachten Sie? Und Richard entfaltete ein Schreiben, das den Briefkopf trug: Intourist Moskau, Maxim Gorki Straße 1, und in dem ungefähr das ausgedrückt war, was er eben, wie die anderen meinten, geflunkert hatte. Darunter standen handschriftlich einige kyrillische Buchstaben und unter diesen in Schreibmaschinenschrift Lokschin. Also ehrlich gesagt, ich habe nicht dran geglaubt. Ich dachte, wir werden von A bis Z verplant. Also wirklich eine Überraschung. Für mich nicht. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so. Ohne jede Schwierigkeit wird es sein. So fuhren die drei nach Russland hinein. In der Enzyklopädie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken kann man über Karelien lesen. Die Karelo-Finnische Sozialistische Sowjetrepublik ist eine im Nordwesten des europäischen Teiles der UdSSR an der sowjetisch-finnischen Grenze gelegene Unionsrepublik. Es folgen Geschichtszahlen, beginnend mit dem 8. Juni 1920, dem Gründungstag der Karelischen Arbeitskommune. Und dann... Während des Großen Vaterländischen Krieges besetzten deutsche und finnische Truppen große Teile der Republik, die um die Mitte des Jahres 1944 durch Sowjettruppen wieder befreit wurden. Nun ließe sich zitieren, was in einem finnischen Reiseführer über Karelien steht. Und die Verwirrung wäre vollkommen. Denn dort steht... 400.000 Karelier, Nachkommen eines der drei mutmaßlichen Volksstämme, die etwa zur Zeit vor Christi Geburt in Finnland einwanderten, mussten 1944 aus ihren alten Wohnsitzen auswandern und in Mittel- und Südrussland angesiedelt werden. Karelien, Finnlands wertvollstes Holz- und Holzverarbeitungsgebiet und eine der Hauptquellen elektrischen Stromes, ging durch die russische Annexion dem kohlearmen Finnland verloren. Also von Annexion wird dort gesprochen. Unsere Reisenden hatten weder die Enzyklopädie noch die finnischen Reiseführer zur Hand. Und als eine alte Festungsanlage mit hohen Wällen, Forts und gespickt mit russischen Soldaten erschien, sagte Ernst: Das kann nur Viborg sein. Richard aber griff nach seinem schwarzen Notizbuch, das im Handschuhkasten lag, klaubte einige mit Maschinenschrift bedeckte Zettel heraus und las: An der Mündung des Saimer-Kanals gelegen, Feste 1293 angelegt, vergeblich belagert. Ihre Sekretärin hat ausgezeichnet gearbeitet, Richard, aber mir scheint, sie hat ein sehr altes Lexikon benutzt. Sagten Sie vergeblich belagert? 1710 von Apraxin genommen. Wer war Apraxin? Irgendein Admiral, glaubte Ernst, sich dunkel zu erinnern. Jedenfalls ein Russe, und Viborg hatte nicht zum ersten Mal seinen Besitzer gewechselt. Eine Grenzstadt mit dem typischen Schicksal von Grenzstädten. Man investierte außer Militär nicht allzu viel in sie. Deshalb machte sie diesen unbehausten, abweisenden Eindruck, wirkte sie so kahl und leer, wie noch nicht ganz vorhanden. Zwar auf der Landkarte, aber nicht in Wirklichkeit. Wirklich war nur das Militär. Weiß gekleidete Marineoffiziere mit viel Gold an den Ärmelaufschlägen, Soldatenkolonnen in verlorenem Gleichschritt, grün-grau-schmutzige Lastwagen der Armee, mit Zeltplanen und Uniformen vollgestopft. In der Tat, Viborg schien ein einziges Militärlager zu sein. Der Eindruck wurde noch durch den Umstand verstärkt, dass auch die Kinder in Uniform steckten, was, wie sich später erwies, in der ganzen Sowjetunion für Schulkinder obligatorisch ist. Die Mädchen in schwarzen Cartoon-Kleidchen, die Knaben, alle wie kleine Kadetten in Uniformblusen, auf den Köpfen riesige olivgrüne Tellermützen mit Lackschirmen. Mit Schulranzen, barfuß einige, sprangen sie über tiefe Löcher mitten auf der Straße, in denen das Regenwasser stand, so dass der Wagen, damit es keinen Federbruch gab, oftmals im Zickzack von einem Bürgersteig zum anderen ausweichen musste. Endlich kam ein großer, leerer Platz in Sicht mit einem hässlichen, von Artillerieeinschlägen und Bomben massakrierten Gebäude. Es war der Bahnhof, den sie suchten. Hier befand sich das Intouristbüro, in dem sie sich zu melden hatten. Oder vielmehr Richard. Als der in Organisationsfragen tüchtigste und beschlagenste hatte er das Anmelden, Abmelden, auch die Erledigung unerlässlicher Formalitäten für alle drei übernommen und war hinter einer schwarzen Tür verschwunden, die in einen Seitentrakt des Bahnhofs führte. Ernst und Dr. Weber sahen sich indessen um. Mörtelstaub stob von einer breiten Steinbalustrade herab, auf deren Podest eine emsige Frauenbrigade arbeitete. Die Frauen hatten Kopftücher um und sahen wie Bäuerinnen aus. Während einige noch alten Putz aus der Wand stemmten, trugen andere frischen in Rosettenform auf. Erst jetzt bemerkte Ernst, dass die Halle schon zum großen Teil restauriert war. Der neue Glanz fiel nicht auf. Woran lag das? Ernst war zu müde, um darüber nachzudenken. Er war müde vor Hunger. Hinter Staub und Kopftüchern vollzog sich das Werden immer neuer Stuckrosetten. Warum kam Richard nicht wieder? Gehen wir hinaus, Dr. Weber. Vielleicht gibt es ein Denkmal von diesem, wie ist er doch? Warten Sie mal, klang wie Ballett von Eck, Abraxas, Abraxen. Ja, ja, richtig. Möglicherweise lässt der alte Herr sich fotografieren. Sie gingen hinaus, aber außer einem Milizionär, der in weißer Jacke, Fast wie das gesuchte Denkmal unbeweglich auf dem Platz stand, entdeckten sie nichts. Der Wind wehte scharf und kühl von See her. Sie gingen in die Halle zurück. Die 15. Rosette war jetzt über der Balustrade aufgeblüht. Eine gute Dreiviertelstunde war vergangen. Und Richard noch immer nicht da. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Richard? Keine Angst. Eher ist denen etwas zugestoßen, die mit ihm verhandeln. Was Aussichten sind das? Der Umfang der Formalitäten, wenn das so bleibt, steht in keinem Verhältnis zu Dauer und Gewinn unserer Reise. Ich gebe einen sauer verdienten Urlaub dran. Das sollte man denen klar machen. Richard tut es vielleicht schon. Ich sehe mal nach ihm. Ernst schloss sich an und sie traten durch die schwarze Tür. Da saß Richard vor einem altmodischen Schreibtisch, der am Fenster des halbdunklen Raumes stand und redete. Hinter dem Schreibtisch saß ein jüngerer Mann und redete ebenfalls. Richard auf Deutsch, der junge Mann, er trug einen Kneifer und sah wie ein Jugendbildnis von Molotow aus, in einem Kauderwelsch von Russisch, Französisch und Englisch. Richard sagte, Lokschin von Interist Moskau. Er hat mir diesen Brief geschrieben, da steht es doch, da lesen Sie doch, da steht es. Er erhob sich zum wer weiß wievielten Male, beugte sich über den Schreibtisch und schlug mit dem Handrücken auf den Briefbogen. Das machte dem jungen Mann den Text nicht verständlicher. Richard verbarg seine Verzweiflung hinter einer Maske von Freundlichkeit und Geduld. Der junge Mann schüttelte den Kopf. Richard lehnte sich erschöpft zurück. Dann telefonieren Sie doch. Telefonieren Sie mit Lokschin. Erkundigen Sie sich in Moskau, ob es stimmt. Herr Ruschow. Diesmal schien der junge Mann begriffen zu haben, wies auf das Telefon, lächelte, hob den Zeigefinger, bohrte ihn in die Wählscheibe. Richard sank erleichtert zusammen. Dabei entdeckte er Dr. Weber und Ernst an der Tür. Schwierig, alles sehr schwierig. Die hiesige Interestzentrale will nicht gelten lassen, dass ich mit Herrn Lokschin Sonderabmachungen getroffen habe. Mhm. Wenn wir uns nicht wehren, machen wir die Ochsentour der Touristen durch Russland. Alles vorgeschrieben, alles nach Schema F. Er telefoniert jetzt mit Moskau. Ich habe hier erklärt, dass ich nur Deutsch spreche und nur Deutsch verstehe. Aha, die Taktik der Geheimdienste gibt nie zu erkennen, dass du außer deiner Muttersprache noch andere Sprachen kannst. Zum Beispiel Französisch oder Englisch. Das können Sie doch sehr gut, Richard. Wir täten alle drei sehr gut daran, unsere Kenntnisse keinem auf die Nase zu binden. Und lieber in Kauf zu nehmen, dass uns überhaupt niemand versteht. Psst! Der junge Mann hatte aufgehört zu telefonieren. Wer weiß, mit wem er gesprochen hatte. Aber es war anzunehmen, dass das Erscheinen einer Dame damit im Zusammenhang stand. Einer wirklichen Dame. Der ersten, die unsere Reisenden in Russland erblickten. Sie war hübsch, hatte stechend schwarzes Haar, violette Lippen, auf die Lippenfarbe abgestimmte violette Fingernägel und ein violetter Pullover lag ihr um eine Spur zu eng an. Sie setzte sich. »Ich bin die Dolmetscherin«, sagte sie auf Englisch zu Dr. Weber, der ihr am nächsten stand. »Kann ich etwas für Sie tun? Sie sind Amerikaner?« »Wir sind Deutsche«, sagte Weber bedenkenlos, ihr Englisch verstehend. »Westdeutsche«, und empfing einen wütenden Blick Richards. »Sorry«, sagte die Dolmetscherin, und dann radebrechend auf Deutsch. »Ich spreche Deutsch sehr schlecht. In unserer Schule wir jetzt wieder Deutsch lernen. Ich nix gelernt. Ich Kind in Stalingrad. Verstehen? 10 Jahre alt, Stalingrad kaputt. Nix Deutsch. Excuse me, but Sonja!« Und sie trat auf das Mädchen in der Tüllbluse zu, das während der ganzen Zeit im Zimmer anwesend war und Prospekte gefaltet hatte, wechselte mit ihr einige russische Worte und wandte sich wieder um. »Sonja in Schule lernen Deutsch. Sonja jung. Sonja Deutsch studiert.« »Bitte, was wünschen Sie zu wissen?« Das Mädchen hatte den Stapel gefalteter Prospekte beiseite geschoben. »Ich werde alles übersetzen.« In diesem Augenblick meldete sich auch der Bahnhofspolizist. »Kamerad, ich auch Deutsch sprechen, Tabaric, Kamerad. Ich auch kann übersetzen. Frankfurt Oder, schöne Stadt, ich kenne. Ich Soldat gut in Deutschland.« Richard blickte wie versteinert den jungen Mann an, das Mädchen, den Polizisten. Dann öffnete sich sein Mund, um loszuschreien, und schloss sich wieder. Hinter seiner Stirn arbeitete es, Dann zwang er sich zu einem Lächeln. In 5 Minuten war nun alles geklärt und die drei hielten die Frühstücks-, Mittags- und Abendbrotbons, wie sie alle Reisenden von Intourist bekommen, in Händen. Bons für 25 Tage. Auch den Anrechtsschein für ein Leningrader Hotel. Bleich vor Hunger marschierten sie in die Halle zurück, vorbei an den rosettenformenden Frauen, die Steintreppe hoch ins Restaurant. Aber obwohl sie hinaufstiegen, es war ein Weg hinab. Hinab in die Vergangenheit dieses Jahrhunderts, nein, sogar des vorigen Jahrhunderts. In dem Saal nämlich, der sich vor ihnen auftat, hätte Metternich soeben diniert haben können, oder der dritte Napoleon. Wilhelm II. Aber hätte ihn schon als erstaunlich altmodisch empfunden. Der ganze Raum war mit einem Blumenfries aus Stuck umzogen, Motiv spielende Engel. Von den weißen Barockdecken hingen falsche venezianische Leuchter. Nicht tragende Säulen aus Gips, schimmernden Alabaster vortäuschend, stützten scheinbar den mit allegorischen Figuren verzierten Plafond, aus dessen Mitte ein Deckengemälde frei nach Tiepolo herabsah, in volksdemokratischer Abwandlung. Da hielten Mütter mit sieghaftem Lächeln Arbeitern, Soldaten und Bauern ihre Kinder entgegen. Fahnen flatterten rot im sowjetischen Wind der Zukunft. Mädchen spielten Reifen. Knaben sausten auf Fahrrädern um Wolkenkratzer im Zuckerbäckerstil. Und im unendlichen Blau des sowjetischen Himmels flatterten Friedenstauben. Zögernd, als hätten sie vergessen, sich die für solche Räume üblichen Filzschuhe überzustreifen, traten unsere Reisenden an einen der weißgedeckten Tische heran, gegen dessen beulenartige Verzierungen sogleich ihre Knie schlugen, als sie sich setzten. Sie saßen allein und verloren in dem riesigen Saal, durch schwere Samtportieren abgeschirmt, die in stechendem Grün leuchteten, abgeschirmt gegen jedes Geräusch unserer Welt. Hätte doch wenigstens ein Zug gepfiffen, eine Lokomotive zischend ihren Dampf vor die Fenster geblasen. Stumm blickten sie gegen die hohen geschnitzten Türen, um die sich ebenfalls weiße Stuckfriese rankten, und von den Türen auf die Porzellanteller mit ihren in zart getöntem Zwiebelbraun holländischen Motiven nachgebildeten Schäferszenen, blickten auf die kunstvoll zu absonderlichen Tierohren zusammengesteckten steifen Servietten und die geschliffenen Kristallkaraffen, die daneben blitzten. Eine Bedienerin, weißes Häubchen über dem gesund geröteten Gesicht, weiße Klöppelbluse, Spitzenschürzchen, trat breit und schwer wie eine Amme heran, reichte den Dreien in rotes Safianleder gebundene Speisekarten, die in kyrillischen Buchstaben Unverständlichkeiten anboten. Sie tippten auf irgendetwas. Die Bedienerin sagte nickend «Хорошо», was vermuten ließ, dass sie nicht schlecht gewählt hatten. Und das stimmte dann auch, denn nach 1,5 bis 2 Stunden wankten sie ebenso schweigend, wie sie gekommen, aber jetzt aus Trägheit und schwerer Mittagsmüdigkeit schweigend zu ihrem Wagen auf dem Bahnhofsplatz zurück, nicht ahnend, dass sie schon 5 Stunden später erneut in einem Saal, der dem eben Verlassenen aufs Haar glich, ja, dass sie 23 Tage lang zum Frühstück, Mittagessen und Abendbrot in einem solchen Saal sitzen würden, vor immer den gleichen Samtportieren, deren Grün dann und wann mit Blau und Rot wechselte, den gleichen Stuckfriesen, Alabastersäulen und Deckengemälden, und dies, obwohl sie Tausende von Kilometern zurücklegten. Aus dem Tagebuch von Ernst. Wir fahren und fahren. Und sind grau wie die Säule von Staub, die wir hinter uns herschleifen. Ebene, Ebene, kein Dorf, keine Stadt. Kommt eine Senke, denken wir, dahinter. Aber dahinter ist auch nur Ebene, Ebene und Himmel. Endlich, es dämmert bereits, stehen Zwiebeltürme in der Landschaft. Wir rollen über holpriges Pflaster, rechts und links erscheinen Holzhäuser, in verwaschenem Blau, manche in Grün. Da, der Gasthof, sagt Richard. Die Bremsen quietschen. Es ist ein Gasthof, wie ihn Gogol unzählige Male beschrieben hat. Etwas verwahrlost, aber anheimelnd, so wie das ganze Städtchen aussieht. Der Wirt stürzt eilfertig an die Wagentür, reißt sie auf. Wir sind so müde, dass wir fast hinausfallen. Im erleuchteten Korridor sehe ich die schmutzverkrusteten Gesichter Richards und des Wirtschaftsprüfers. Ihre Augäpfel leuchten weiß heraus, wie bei Bergleuten, die von der Schicht kommen. Der Wirt schließt unsere Zimmer auf. Die Staubschicht brennt mir wie Feuer auf die Haut. Ich trete ans Waschbecken, öffne den Wasserhahn und merke, dass der Stöpsel fehlt. Ich durchsuche meinen Koffer nach den Plättchen. Meine Begleiter stürzen ins Zimmer. Auch sie können sich nicht waschen, das Wasser fließt und ist nicht aufzuhalten. Sie durchwühlen meinen Koffer. Sie haben doch die Plättchen. Ja, bestimmt. Sie waren da. Ich habe sie selbst hineingelegt. Meine Frau trifft keine Schuld. Ich habe nichts gegen Ihre Frau gesagt. Ich auch nicht. Wir müssen uns damit abfinden. Können wir nicht wenigstens das Wasser abstellen? Es geht nicht. Der Hahn ist verklemmt. Wir hätten diese Reise besser vorbereiten sollen. Das Schlimme ist, man lässt uns nicht ungewaschen nach Leningrad hinein. Die Polizei prüft jeden vor der Stadt. Wussten Sie das nicht? Es stand in der Zeitung. Sie bringen das durcheinander, Dr. Weber. Was dort stand, das habe ich auch gelesen. Das bezog sich auf Autos. Niemals. Und es gilt nur für Moskau, nicht für Leningrad. Leningrad, ich kann es beschwören. Moskau. Leningrad. Moskau. Das Privileg der klassenlosen Gesellschaft, meine Herren, sind auf jeden Fall gewaschene Autos. Daran ist nicht zu deuteln. Sie spinnen ja. Kennen Sie die Grundbegriffe überhaupt? Haben Sie Karl Marx gelesen? Ja. Ja, bitte herein. Verzeihen Sie, wenn ich störe. Ach, haben Sie geschlafen? Ja. Ja, wahrscheinlich. Was ist, Richard? Können Sie mir eins von diesen Gummiplättchen geben? Gummiplättchen? Ach, da im Koffer rechts, glaube ich, neben den Strümpfen. Danke. Übrigens, wenn Sie auf den Nevsky mitkommen wollen, müssen Sie sich beeilen, ja? Auf den Nevsky? Den Nevsky-Prospekt? Wo sind wir denn eigentlich? In Leningrad, wenn Sie nichts dagegen haben. Im Hotel Europa. Erstes Haus am Platze. Und Ernst sah sich um. Er lag auf einem Bett, das dem letzten russischen Großfürsten gehört haben konnte. In einem Zimmer, das aus dem russischen Rokoko stammte, mit Goldnischen, Marmorpodesten, lackierten Miniaturtischchen und einem Kanapee, auf dem Brokat umsäumte Seidenkissen lagen. Es kam ihm zum Bewusstsein, dass er, total erschöpft vom ersten Reisetag in Russland, sich, so wie er war, aufs Bett geworfen hatte und sofort in Schlaf und Traum gesunken sein musste. Plötzlich war er hellwach. Fehlt da wirklich der Stöpsel im Waschbecken? Dachte er. Das kann doch nicht möglich sein. Das habe ich geträumt. Er erhob sich und trat neugierig ans Waschbecken. Seine Augen starrten in den offenen, unverschließbaren Abfluss. Wahrhaftig. Es war wie vorausgesagt. Der Stöpsel fehlte. Ernst ging zum Koffer, nahm das Gummiplättchen, legte es ins Waschbecken und ließ Wasser ein. Im Fenster stand noch taghell der Himmel, obwohl es Abend war. Die weißen Nächte, dachte Ernst. Petersburgs weiße Nächte waren hereingebrochen. Sie gingen über den Jewski-Prospekt, über die Schneise, die Peter der Große einst vom Ufer der Neva aus durch Sumpf und Urwald hatte schlagen lassen, von dort, wo jetzt eine spitze goldene Nadel im milchigen Schein der Nacht stand, die Admiralität. Der Verkehr brodelte, Trolleybusse brummten in kurzen Abständen über den Fahrdamm. Die Geschäfte waren alle geöffnet, junge Mädchen flanierten auf den Bürgersteigen, warfen jungen Männern Scherzworte zu. Familien zogen geruhsam wie Lastkähne durch den Abend. Einzelgänger, Spazierstock schwenkend, pfiffen sich ein Lied. Die Luft war wie Sekt. Und die Nacht, die so hell war, dass man, um sie nicht zu entzaubern, die Straßenlaterne nicht angedreht hatte, tauchte Menschen und Gebäude in ein unwirkliches Licht, in dem die Fantasie mit Erinnerungen an Gelesenes die Gegenwart begleitete. Hier also war's, wo Anna Karenina, noch bewegt vom Unfall auf der Eisenbahn, in dem sie ihr zukünftiges Schicksal fühlte, nach Hause fuhr. Hier war's, wo die Beamtenwitwe Raskolnikova in der Straßenbahn stolz den Zeitungsartikel ihres Sohnes Rodion Romanowitsch den Nachbarn zeigte. Hier war's, wo Mischkin, der Idiot, mit ungeschicktem Tritt zu seinem Onkel tappte. Hier war's, wo beim Kartenspiel die Pikdame Puschkins höhnisch blinzelte. Hier war's, wo ein echt gogolscher Friseur die Nase loszuwerden trachtet, die er morgens im Brot fand, während ein Tschinownik seine Nase sucht, die er seit dem Morgen vermisst. Hier also war's, wo alle russischen Romane begannen und endeten. Die erfundenen und die wirklichen. Zar und Zimmermann. Und seiner Nachfahrenverhaftung 1917. So hatte es der rasende Reporter Egon Erwin Kisch empfunden und beschrieben, als er in den 20er Jahren hier entlang ging. Und der heutige Besucher empfindet's von Neuem. Das heißt, Ernst empfand es so. Vorn ging Richard, dann folgte Weber, einige Schritte dahinter er. Durch keine Frage, keine Unterhaltung abgelenkt, spürte Ernst, dies war, von der Literatur abgesehen, für die diese Stadt freilich sehr russische Schauplätze geliefert hatte, nicht Russland. Nicht das Russland, das er aus dem Krieg kannte, wenn er an Städte wie Stalino, Charkow, Rostow, aber auch an das alte Smolensk dachte. Dies war nicht Russland in seiner Mischung von Byzanz und Steppe, von willkürlicher Anhäufung fader Zweckbauten und eben fast rührenden Spuren vom alten Mütterchen Russland. Er erinnerte sich: graue Betonkästen, rußgeschwärzt, in dieser leichten Verwahrlosung, wie man sie überall antrifft und wie sie nicht erst der Krieg geschaffen haben kann. So war das damals. Kaufhäuser, Mietskasernen, Parteigebäude, die plötzlich in der Ebene stehen und eine Stadt anzeigen, ohne Fantasie hingesetzt, in ihrer Hässlichkeit und Uniformität ein Albtraum kommunistischer Gleichmacherei. So war es. Und gleich daneben die blasse Goldkuppel einer Kirche, die als Garage, als Reparaturwerkstätte, als Kino eingerichtet, doch noch den Mittelpunkt bezeichnet, der sie einst gewesen. Denn rings um sie geschart, wie eine Herde um ihren Hirten, drängten sich die aus dem Holz der unendlichen Wälder gezimmerten, mehr Hütten als Häusern ähnelnden Behausungen, manchmal mit einem Ziehbrunnen davor und immer mit aufgeweichten, uferlosen Lehmwegen dazwischen. Ja, so war es. Wege, die die Sonnenglut des Sommers zusammengebrannt hat, zu asphaltartiger Masse, auf der man nach einigen hundert Metern ins Nichts der Steppe hinaus gelangt. Das war für Ernst Russland. Hier aber? Nein. Hier ging er durch keine russische, sondern durch eine westeuropäische Stadt. Westlich schien ihm, worauf er auf Schritt und Tritt stieß, Brücken, Kanäle, Denkmäler. Westlich die Hand, die sie angelegt, geformt hatte. Dort im Halbdunkel, das musste Katharina die Zweite sein, umgeben von ihren Ratgebern, Ministern und Liebhabern. Er erkannte Statuen und Skulpturen nur als Schemen. Von Theatern und Bibliotheken und den mächtigen Kolonnadenarmen einer Kathedrale, die wie der Petersdom aussah, erkannte er nur Umrisse. Und doch eine Faszination, wie sie Paris ausstrahlt. Der Hauch großer europäischer Kultur schwebte über dieser Straße, war im ausgewogenen Rund von Plätzen, zu denen sie sich hier und da öffnete. War noch in der Doppelreihe gusseiserner Kandelaber, an denen schneeballartige Dolden weißer Porzellankugeln hingen. War in der sanften Krümmung von Brückenbogen, über die der Nevsky unbeirrt auf die goldene Nadel zu weiterzog. Da, jener Park. Konnte es nicht der Park Monceau sein? Jene Konditorei. Konnte sie nicht am Boulevard Saint-Michel ihre Auslagen präsentiert haben? Studenten mit Büchern unterm Arm eilten durch die Rondele. Matrosen der Roten Flotte gingen gemessenen Schritts vorbei. Dann hörte das Grün der Platanen auf, wich einem großen Platz aus Stein, einem riesigen halbrund monumentaler Gebäude, dessen Basis das Winterpalais sein musste, denn da war ja auch die berühmte Alexandersäule mit dem kreuztragenden Engel. Nun roch man das Wasser, die Luft wurde frisch. Ein Schritt noch. Und da lag der Njewa-Strom vor Ernst. Breit, mächtig, kein Fluss. Eine Flusslandschaft von riesenhafter Weite. In leichten Nebel getaucht die Silhouette des anderen Ufers und die Insel mit der Peter-Paul-Festung. Das flimmerte phosphoreszierend, wie auf den Bildern französischer Impressionisten. Und unter der wie zum Flug anhebenden gewaltigen Brücke, die nicht am gegenüberliegenden Stadtufer, sondern irgendwo mitten in Europa zu enden schien, gluckerten und plätscherten die Wellen, bis knallende Geräusche heraufdrangen, als ob jemand das Wasser peitschte. Auf den Balustraden der Uferpromenade, die einst Katharina in Granit hatte fassen lassen, sah Ernst eine Reihe junger Athleten mit einer Andeutung von Badehose um die Lenden, mit hochgewölbter Brust wie in Bronze in der weißen Nacht stehen. Ab und zu löste sich eine Gestalt und sprang, verfolgt von den bewundernden Blicken von Mädchen, Bräuten und jungen Frauen, in die schwarze Neva hinunter. An der rollenden Woge aus Granit mit Falconets Reiterstandbild, das Peter den Großen zeigt, westwärts gewendet, zum Sprung über den Strom ansetzend, standen Richard und Dr. Weber und entzifferten die Inschrift. Petro Primo Katharina Secunda, 1782. Ernst trat heran und sagte: Unfasslich, diese Stadt. Richard aber, dem nichts unmöglich schien auf dieser Welt, der kein Wunder zuließ, sondern sich zwang, alles so nüchtern wie möglich zu sehen, fragte zurück: Was ist unfasslich daran? Diese Stadt ist eine Provokation. Eine Provokation? Ja, gegen Russland. Das war einmal. Heute ist sie ein Anachronismus. Dieser Mann da ließ seinen Bojaren die Bärte abschneiden, als er aus Europa zurückkam. Aber sie hoben sie auf und versteckten sie. Und sie sagten, die Tage Russlands werden wiederkommen, Väterchen. Trotzdem setzte dieser Peter seine Provokation in den Sumpf, entthronte Moskau. Und sind sie nicht wiedergekommen, die Tage Russlands? Nein, nein, wie ich schon sagte, ein Anachronismus, dieses Leningrad. Für das Russland von heute. Ein Anachronismus muss künstlich erhalten werden. Diese Stadt lebt. Vergessen Sie nicht, dass von hier die Revolution ausgegangen ist. Meiner Ansicht nach der einzige Grund, weshalb Stalin Peters Stadt nicht schleifen ließ. Ja, und dann wurde sie doch fast geschleift. Von uns. Sie waren dabei? Ja. 3 von 900 Tagen, die Belagerung dauerte. Und was ich nie wusste, was ich jetzt erst weiß, dass wir nicht Russland belagert haben, sondern Europa in Russland. Und wie ist es heute? Wir fahren nach Paris, wir fahren nach Rom und vergessen, dass es Leningrad gibt. Wenn ich Chef von Intourist wäre, hier würde ich jede Russlandreise beginnen lassen. Am nächsten Tag ist die Dolmetscherin da. Ich bin Jelena, sagt sie etwas scheu. Sie hat wie alle Dolmetscherinnen die Anweisung, nur ihren Vornamen zu nennen. Jelena mag 30, 35, Ende der 30 sein. Ihre Kleidung ist von etwas altmodischem, mindestens für sie ungünstigem Zuschnitt. Glockiger Hut, glockiges Jäckchen, glockiger Rock, alles in altrosa. Aber das ist vielleicht gegenwärtig das Modernste hier. Macht sie auf alle Fälle älter, als sie ist. Sie sind die ersten Fremden, die ich führe. Ich beginne heute meinen Dienst. Ich werde Fehler machen und Sie müssen das entschuldigen. Dann haben wir Glück. Fragender, beunruhigter Augenaufschlag. Befürchtet sie ein Kompliment? Ich meine, wir werden viel erfahren. Sie werden sich ganz besondere Mühe mit uns geben. Mühe? In Sowjetunion, wir geben uns gleiche Mühe. Immer. Aha, sie hat den Satz des Deutschen als Kritik empfunden, hat Zweifel herausgehört. Ernst spähte zur Rezeption hinüber. Vielleicht beobachtete man dort, wie sie sich als Neuling benahm. Keine Anzeichen. In der Hotelhalle des L'Europe wimmelte es von ankommenden Abfahrenden. 2 Omnibusse waren abzufertigen. Berge von Koffern füllten das Vestibül und Hausdiener in grünen Schürzen sprangen herum. Also gehen wir? Nein, wir fahren. Gut, wie Sie wollen. Sie sammelt sich. Ihre Stirn zeigt kleine Falten. Und dann beginnt sie. Als Zar Peter I. 1701 Petersburg gründete, Sie wissen, wer Zar Peter I. war? Alle 3 nicken heftig. War er vorher in Holland als Schiffszimmermann, in England als Segelmacher gewesen. Von seiner Halbschwester, der Regentin, war er mit seiner Mutter, er war noch ein Knabe, in ein Dorf bei Moskau, Preobraschenskoje, verbannt worden. Er war der erste Zar, der Jugendzeit nicht in Kreml verbrachte. Viele sagen, hier liegt Keim für Gründung von Petersburg. Peter hasste Moskau. Nein, es ist falsch. Dass er Moskau hasste? Nicht das, aber nicht interessant. Ich werde ausgehen von heute. Aber nein, es war doch wunderbar so. Wie? Jelena ist leicht irritiert. Sehen Sie, der Niewski-Prospekt ist 4,5 Kilometer lang, die Häuser 23 Meter hoch. Warum? Ganz einfach. 23 Meter hoch ist Winterpalais. Peter hat verfügt, dass kein Haus hier höher sein durfte. Damals alle Steinbauten in Russland waren verboten. Warum? Damit Peter Maurer bekam. Keiner wollte hierher. Und warum wollte keiner hierher? Es war Sumpf hier. Die Gegend war nicht schön. Fieber, Seuchen. Möglich, ja. Aber ich habe gelesen, Petersburg sei mit Sträflingen und Zuchthäuslern und kriegsgefangenen Schweden in den Sumpf gebaut worden. Und wer will schon mit Zuchthäuslern? So, davon weiß ich nichts. Sie deutet auf eine Kuppel. Die Kasan-Kathedrale. Und da drüben? Isaaks-Kathedrale. Das ist ein antireligiöses Museum? Ja. Sie wollen sehen? Später. Gut. Meine Herren, aber hier bitte, wir steigen am besten aus. Der Palaisplatz. Hinter uns das Gebäude des Generalstabs. Durch dieses Tor mit dem sechsspännigen Triumphwagen ist Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin, am 25. Oktober 1917 mit seinen Getreuen zum Sturm auf das Winterpalais angetreten. Der Panzerkreuzer Aurora unten im Hafen hatte mit 3 Schüssen das Zeichen dazu gegeben. Jelena weist hinüber zur Njewa. Aber ein paar Leningrader Jungen nähern sich der Gruppe. Sie wollen Medaillons und Abzeichen gegen Briefmarken tauschen. Jelena spricht heftig mit ihnen und als sie nicht hören wollen, jagt sie davon. Also die Aurora. Wir können gleich mit Besichtigung von Aurora beginnen. Er liegt hinter Winterpalais am Quai. Ich habe Karten. Ja, Jelena hat Karten. Sie hat an alles gedacht. Und unter ihren beschwörenden Erklärungen verwandelt sich Leningrad. Sein gegenwärtiges Leben ist ausgelöscht und wie in einem Glassarg liegt vor den dreien ein wächsernes Etwas. Der einbalsamierte Leichnam der Revolution. Jelenas Worte, Jelenas Armbewegungen gehen in alle 4 Himmelsrichtungen. Und wenn Sie es noch nicht gewusst haben, jetzt wissen Sie, wo Sie sind. In einem Museum. Sie sind im Museum der Geschichte der bolschewistischen Revolution. Und Sie sind in einem einzigartigen Museum. Eine Stadt von dieser Größe, die zum Museum geworden ist, gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Was aber vor der Revolution geschehen ist, und wofür diese Stadt an der Njewa-Mündung als steinerner Zeuge steht, es hat in diesem Museum seine Funktion bekommen, nämlich mit mathematischer Schärfe das Zwangläufige zu beweisen, die jenen Recht gibt, die hier in St. Petersburg die Plattform gezimmert haben. Die Plattform, auf der wie ein Planspiel das Geschehen des Roten Oktober abrollen kann. Und Ernst dachte an John Reeds Schilderung der 10 Tage, die die Welt erschütterten. In dem Bericht des jungen Amerikaners, der 1920 am Typhus starb, ist das Erregende dieser Tage wirklich eingefangen und festgehalten worden. Mittwoch, 7. November. Das ist nach dem alten russischen Kalender der 25. Oktober. Ich stand heute ziemlich spät auf. Als ich den Niewski hinunterging, dröhnte der Mittagsschuss von der Peter-Paul-Festung. Es war ein rauer, kalter Tag. Vor den verschlossenen Toren der Staatsbank standen einige Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten. »Zu welcher Partei gehört ihr?« fragte ich. »Zur Regierung?« »Gibt keine Regierung mehr«, antwortete einer mit breitem Grinsen. »Slava Bohu, Gott die Ehre.« Das war alles, was ich aus ihm herausbekam. Die Straßenbahnen sausten den Niewski entlang. An den Trittbrettern hingen Männer, Frauen und kleine Buben. Die Bolschewistenzeitungen waren in dem großen Format der eroberten Druckerei der Ruskaja Woja gedruckt und hatten fette Schlagzeilen. Alle Macht des Sowjets den Arbeitern, Soldaten und Bauern. Frieden, Brot, Land. Am Jekaterina-Kanal war ein Sperrgürtel von bewaffneten Matrosen über den Niewski gezogen. Hinter ihnen stand eine Menge Leute, die offenbar nicht passieren durfte. Männer in Fräcken, vornehm gekleidete Damen und Offiziere. Ein breiter, schwarzer Strom von Menschen, der die Straßen füllte, floss langsam, ohne Gesang und Geschrei, durch die roten Gewölbe. Plötzlich sagte ein Mann, der unmittelbar vor mir ging, »Passt auf, Genossen, traut ihnen nicht, sie werden schießen.« Sobald wir den freien Platz erreicht hatten, begannen wir, geduckt zur Alexandersäule zu laufen. Dort konnten wir nicht mehr weiter. Nachdem wir, es waren wohl ein paar hundert Männer, einige Minuten lang hinter dem Piedestal in Deckung gelegen hatten, begann die Menge, plötzlich und ohne Befehl, wieder vorwärts zu fluten. In diesem Augenblick sah ich auch im hellen Licht, das aus den Fenstern des Winterpalais fiel, dass die Männer vor mir Rotarmisten waren. Nur wenige Soldaten befanden sich darunter. Wir kletterten über eine Barrikade aus Brennholz und sprangen in den Hof. Ein Triumphschrei stieg auf, als die Menge über einen Haufen Gewehre stolperte. Es waren die fortgeworfenen Gewehre der Fähnriche, die das Winterpalais verteidigt hatten. Die Flügel des Haupteinganges standen weit offen, ein heller Lichtschein fiel auf den Vorplatz. Das riesige Gebäude lag schweigend da. Kein Laut kam von innen. Die stürmische Welle der Männer riss uns mit fort in den rechten Eingang. Was besticht an diesem Bericht? Es ist die Sachlichkeit, mit der ein außerordentlicher Vorgang ganz alltäglich beschrieben wird. Dann aber sogleich, dass er beteiligt geschrieben ist, keineswegs objektiv unterkühlt, zwar mit Distanz, doch subjektiv erlebt. Dadurch kommt tatsächlich etwas vom Wesen der Revolution zum Ausdruck. Dieser Zug von Nichtigkeit, von fast banaler Alltäglichkeit. Zugleich aber auch ein Hauch von Unwahrscheinlichkeit, der weltgeschichtlichen Augenblicken immer innewohnt. Ein Zufall kann noch alles verderben. Irgendein lächerlicher Umstand, das etwa dem Revolutionshelden der Schnürsenkel reißt oder dergleichen. Alles das ist möglich. Erst nachträglich verleiht die Geschichte oder vielmehr die Männer, die sie gemacht haben, jenem Augenblick die Aureole des Außerordentlichen. Nichts Wirkliches hat sich mehr begeben, sondern etwas Wunderbares, Unerklärliches, Gewaltiges, Mythisches. Aus dem Tagebuch von Ernst. Ich weiß nicht, wie viele Jahre zu dieser Umformung notwendig sind. Ich weiß nur, dass Jeljenas Worte schon darüber hinaus sind. Legende, Mythos ist durch Wissenschaft gereinigt. Ein unangreifbarer Tatbestand ist geschaffen. Von sterblichen Lippen an die Unsterblichkeit gerichtet, wird er in die Luft dieses Tages gesprochen. Jeljenas Worte sind Lehrsätze, abgelesen von einem unsichtbaren Monument, das in eherner Schrift die unumstößliche Wahrheit verkündet. Und ihr, Jeljena, ist es aufgetragen, sie in unsere Sprache zu übersetzen, diese Wahrheit mit ihren bescheidenen Kräften aller Welt verständlich zu machen, ja, sie aus totem Stein am Schauplatz des Geschehens heraufzubeschwören. Nicht 40 Jahre ist es her, 4000 Jahre, 40.000. Ein grauer Anfang. Der finnländische Bahnhof. Hier ist Lenin aus der Emigration angekommen. Kamenjew ist ihm bis Helsingfors entgegengefahren. Es war Nacht. Eine große Menschenmenge hat ihn erwartet. Und unsere Reisenden fahren mit Jeljena den Weg, den er mit dem Panzerwagen nahm. Über die Alexanderbrücke zum Kschisinskaja-Palast. Es dauert ganze 4 Minuten. Ununterbrochen redete er. Auf dem Panzerturm stand er da, redete, riss die Massen mit. Das war nach altem russischen Kalender am 3. April 1917. Lenin hat für diesen Weg 1,5 Stunden gebraucht. Sie halten unter einer Villa. Oben ein umgitterter Balkon. Das Palais der Ballerina Kschesinskaja. Hier haben die Mitglieder des Zentralkomitees auf Wladimir Iljitsch gewartet. Von hier hat Lenin noch in der gleichen Nacht die berühmten Aprilthesen verkündet. Sie sind auf die Petrograder Seite gefahren. Auf jene Insel, die von der kleinen Jewa und der großen und kleinen Jewka umschlossen wird, und sie besichtigen die Peter-Paul-Festung, blicken in die Steinverliese des Zarenreiches. Hier schmachteten die Dekabristen. Maxim Gorki trat von hier den Weg in die Freiheit an. Lenins Bruder ging von hier zur Hinrichtungsstätte. Aus dem Tagebuch von Ernst. Wir gehen um das Panzerauto herum. Es steht echt und konserviert oder in Nachbildung, wer will es wissen, auf einem Steinsockel vor dem Lenin-Museum, und es ist jenes Auto, das jeder Mann in der Sowjetunion von unzähligen Drucken kennt, ein Fossil. Ich trete heran, die Räder sind aus Gummi, wie oft werden sie erneuert? Dann blicke ich hoch. Die Uhr über dem Portal zeigt 18.49 Uhr an. Wie spät ist es? Noch Vormittag. Die Uhr steht. Sie steht für ewige Zeiten. Sie zeigt Lenjins Todesstunde an. Das war am 21. Januar 1924. Sagt Jelena. Und sie sagt es wie, seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Und Ernst notierte, Leningrad ist das neue Jerusalem des Sowjetvolkes. Am Abend im Hotel fügte er hinzu, sollte ein Erdbeben diese Stadt verschütten und sollten Archäologen einst den Spaten ansetzen, würden sie es nicht tun, um die Architekturen der Barockbaumeister Rastrelli, grün-weiß getüncht, und Rossi, gelb-weiß getüncht, auch nicht um die Bauten des Franzosen Leblon, des Italieners Tresini, der Deutschen Schinkel und Klenze zu rekonstruieren, sondern um die Straße zwischen finnländischem Bahnhof und Kschesinskaja-Palast, Lenjins Anfahrtsweg, das Balkongitter einer Tänzerin, das Lenjins Hände während seiner Rede umfassten, auszugraben oder die Teile eines Panzerautos, auf dem er stehend durch die Massen fuhr, der Nachwelt zu erhalten. Was Sie wollen noch wissen? Zwei Dinge, Jelena. Oder drei. Oder vier. Bitte? Gibt es Fabriken in Leningrad? Sicherlich wird es Fabriken geben. Ich meine, was für Fabriken? Jelena ist erschrocken. Gewiss kommt ihr der Verdacht, ihre drei Deutschen seien keine Touristen, sondern wollten sie aushorchen. Vielleicht sind sie Spione. Ich meine, kann man diese Fabriken oder eine davon besichtigen? Ich weiß nicht. Ich kenne keine Fabriken. Ich weiß auch nicht, dass sie besichtigt werden können. Wir können besichtigen die Eremitage, die Isaakskathedrale. Die Eremitage. 2000 Bilder, größer als Louvre in Paris. Sie können sehen, wie Sowjetvolk an Kunst sich erholt. Die Eremitage ist die größte Kunstsammlung von Sowjetunion. Früher durften nur wenig Menschen hinein, es galten einschränkende Regeln. Nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution sind Pforten für werktätige Massen weit geöffnet. Mehr als 1 Million Menschen im Jahr besuchen die... Gut, ja, wir werden die Eremitage besichtigen. Wann? Ich werde Karten besorgen, ich sage Bescheid. Frage 2. Wo ist eine Tankstelle, für Dieselöl? Dieselöl? Gut, ich werde mich erkundigen und wir fahren hin. Was weiter? Sie sind an der Reihe, Ernst. Ach ja, richtig. Kann man nach Petershof hinaus? Lohnt es? Es war doch, wissen Sie das, Jelena, es war vollkommen zerstört. Ist es wieder aufgebaut? Die Feinde hatten Peterhof dem Erdboden gleichgemacht. Die Feinde, sagt Jelena. Ernst, der diese Frage an sie gerichtet hat, war einer von den Feinden. In einem Seitenflügel des Schlosses von Peterhof hatte er 3 Tage und 3 Nächte unter dem Georgel russischer Granaten kampiert, in einer Todeszone, in der man nachts bis an die Zähne bewaffnet, mit Lassos und Buschmessern in Stoßtrupps in die gegnerischen Gräben einbrach, sich gegenseitig Gefangene raubte oder abschlachtete. Das war im Kessel von Oranienbaum. Wir können hinausfahren. Heute Abend? Gut, heute Abend. Und Frage 4? Dr. Weber, bitte. Tja, etwas sehr direkt. Wie leben Sie, Jelena? Wie ich lebe? Ich lebe, Sie sehen. Ich erkläre Ihnen Schönheiten von Leningrad. Ja, ich habe mir auf dieser Reise vorgenommen, zu untersuchen, wie der Sowjetbürger lebt. Wie viel er verdient, was er ausgibt, was er ausgeben muss, um zu leben. Ich interessiere mich für Wirtschaft. Ich bin Wirtschaftler. Kapitalist. Ja, Kapitalist. Wie Sie, Kommunist. Wir vertreten 2 Wirtschaftssysteme, die in Wettbewerb zueinander stehen. So hat doch Ihr Khrushchev gesagt. Koexistenz. Ja, richtig. Und nun, Sie wollen wissen, wie ich lebe. Ich war Kontoristin, sehen Sie. Jetzt bin ich Dolmetscherin. Als Kontoristin, ich habe nicht so viel Geld verdient, wie ich werde jetzt bekommen. Und das ist wie viel? 1000 Rubel. Vielleicht etwas weniger, vielleicht etwas mehr. Und wie viel behält man übrig, wenn man davon abzieht? Übrig? Ja, was bleibt einem? Was ist denn, Jelena? Ich weiß nicht. unsere Unterhaltung nicht gut. Wir wollen über etwas anderes sprechen. Jetzt weiß ich. Wir werden gehen in die U-Bahn. Leningrad hat funkelnagelneue U-Bahn, 11 Kilometer. Und Sie werden sehen, was kostet, nämlich 15 Kopeken. Sie können damit fahren durch unter ganz Leningrad. Und wir gehen in Warenhaus, in Lebensmittelgeschäft. Und überall, Sie werden sehen, was kostet ein Kleid, ein Schuh, Verzeihung, ein Paar Schuhe, ein Brot. Und wenn Sie sich alles haben gemerkt, dann Sie wissen, wie ich lebe. Ja, schön, Jelena. Wir gehen zusammen ins Warenhaus. Und jetzt erst einmal Mittagspause, ja? Ich wohne hier in der Nähe. Wollen Sie mich absetzen, bitte? Nein, ich habe einen anderen Vorschlag. Wir essen zusammen, wenn wir uns erlauben dürfen, Sie einzuladen. Nein, nein. Aber Sie würden uns eine große Freude machen. Bitte, Sie gehen jetzt essen und ich steige hier aus. Ich bin um 2 wieder im Hotel. Wirklich nicht, Jelena? Bitte. Tja, wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Nur fraternisch. Ja, unsere Fragen sind aber auch saudumm. Wieso meine Fragen? Ich sagte unsere. Was wird sie in ihrem Bericht schreiben? Hm? In welchem Bericht? Mir ist doch klar geworden, dass man uns überwacht. Sie spinnen, Verehrtester. So interessant sind wir denen nun auch wieder nicht. Unsere Fragen genügen, dass man uns interessant findet. Na, dann soll man es tun. Ich frage weiter. Ich will auf den Grund sehen, nicht auf die schillernde Oberfläche. Immerhin, sie schillert, diese Oberfläche. Und jetzt auf in den Palmengarten unseres splendiden Hotels Europa. Übrigens, da drüben können Sie ein anderes Hotel sehen. Den grauen Eckbau da mit den Säulen. Hotel Astoria. Dort wollte unser Weiland größter Feldherr aller Zeiten das Siegesbankett veranstalten. Hat mir Jelena erklärt, als Sie sich gerade mit etwas anderem beschäftigten, meine Herren. Da wären Sie denn dabei gewesen? Ernst schwieg. Merkwürdig. Niemand, der damals vor Leningrad lag, hatte an Sieg, an Einnahme gedacht. Obwohl man wusste, dass die Not da drinnen jedes vorstellbare Maß überstieg. Obwohl Überläufer berichteten, die Menschen fräßen sich gegenseitig auf. Obwohl feststand, dass Leningrad so gut wie abgeschnitten war. In Danjewa lag ein Unterwasserkabel, das die Stadt vom Ladogasee aus mit Strom versorgte. Vielleicht war das ihre Rettung gewesen. Die Holzhäuser am Stadtrand hatte man abgerissen. Im Scherenfernrohr sahen die Belagerer, wie die Leningrader aus Türen und Fenstern das Holz heraussägten. Sie hatten ja nichts zu brennen. Sie waren am Erfrieren, am Verhungern und bauten noch Bunker und Barrikaden. Auch die konnten die Deutschen im Fernrohr sehen. Lächerliche Bollwerke. Jeder Panzer hätte sie durchbrochen. Ernst sagte, die Stadt, hieß es, sei uneinnehmbar. Es wird ihr Geheimnis bleiben. Warum?